Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 110, an Schiller. Ob ich gleich schon Mittwoch wieder hoffe, in Weimar zu sein, so schicke Ihnen doch die Abhandlung voraus. Ich habe sie nicht einmal in der Abschrift durchsehen können. Hier und da lässt sich noch einiges retuschieren. Vielleicht besuche ich sie zu Ende der Woche und wir sehen uns früher wieder, als ich dachte. Wie ist das zerstreute Leben doch ein leeres Leben? Man erfährt nur gerade das, was man nicht wissen mag. Ich freue mich recht, sie wieder zu sehen. Eisenach, den 17. Oktober 1795. G.